Das Thema wird vertagt. Am folgenden Tag hält der Schriftsteller und Dramaturg der Berliner Funkstunde, Arnold Bronnen, einen Vortrag über das Hörspiel.